1. Hanabatit und Erklart, das Erhaus sich über den Herrn Freu und Eierkraft durch in Gestart Worden sei, weshalb sie nun triumphierende Ren fein den begegne. 2. Sie betonte, dass niemand so heilig wie der Herr sei, das osser im Keenen Gott gebund kein Fell so beständig wie Gott sei. 3. Man soll nicht lange hochmütig reden oder vermessen wort gebrochen, denn der Herr sei ein Gott, der aus Wissen die Taten der Menschen gerecht beurteil. 4. Die Bogen der Starken Helden werden zerschmettet, waren die Genigen, die Zuvor schwach waren und stolperten, nun mit neue Kraft ausgestattet werden. 5. Die Genigen, die früher im Überfluss lebten, müssen nun verbrot arbeiten, waren die Hungenden kein not mehr leiden, sogar die Unfruchtbar bringt viel kinder zur Welt. 6. Der Herr hat die Markt über Leben und Tod, die Menschen in das Totenreich hinabsteigen last und sie auch wieder daraus herauführen kann. 7. Es liegt all ein in der Hand des Herrn, jemanden arm oder reich zu machen, ebenso wie Menschen erniedrigen oder zu hohen Ehren erheben kann. 8. Er hebt die Bedürftigen ausdem Storbemper und verleiht den Armen einen Ehrenplatz neben Fürsten, den im Gehort das Fundament der Gesamten Erde. 9. Schützt die Schreit derer, die im True sind, doch die Gottlosen werden in der Dunkelheit untergehen, die kein Mensch allein durch eigene Kraft siegreg bleibt. 10. Wer gegen den Herrn kämpft, wird vernichtet werden, wenn vom Himmel herab donnert und über die ganze Welt sein gerechter Teil spricht. 11. Danach kehrte Hananak Rama Zurück, waren der Jung Samuel im Heiligtum blieb, unter der Aufsicht des Priesters Eli dem Herrn zu dienen. 12. Die Son von Eli Jedoch waren gewissenlos manner, die kein Ehrfurcht vor dem Herrn zeten und sein Gebot wollig missachteten. 13. Es war eine Gewohnheit, dass ein Diener des Priesters mit einer großen Gabel herbekam, waren das Volk Fleisch für die Opfergabe kochte. 14. A stock mit der Gabel in den Kessel oder Topf und nahm als für den Priester beanspruchte Fleisch heraus, was die Gabel zufällig erfasst. 15. Sogar bever das Fett der Opfertier verbrannt word, for derte der Diener rose Fleisch vom Abfernden, da der Priester kein gekocht Fleisch ernehmen wollte. 16. Wenn der Abfern darauf bestand, zuerst das Fett rituell zu verbrennen, droht der Diener damit, das Fleisch not falls mit gewollt und sich zu nehmen. 17. Dies handlungsweise der Jungen Manner Gold vor dem Herrn als schwer Sunday, sie die Heiligen Opfergaben mit tiefer Verachtung behandelten. 18. Waren dessen Verichtet der Jung Samuel seinen Dienst vor dem Herrn und trug Debi ein einfaches Priesterliches Gewand aus Lehnen. 19. Jeds jar fertig sein Mutter ein Kleins Obergewand für innen und bracht es im mit, wenn sie zum Jarlichen Opferfest nach Silo reist. 20. Eli segnet Elkanah und sein Frau regelmäßig und bat den Herrn, ihnen als Ersatz für den dem Heiligtum geweihten Sohn weiteren Nachwuchs zu schenken. 21. Der Herr schenkte Hanatat sacklich weitere Kinder, so dass sie drei Son und zwei Tochter gebar, waren Samuel in der Gegenwart Gottes Aufwuchs. 22. Eli war inzwischen sehr alt geworden und erfuhr von dem Schandlichen Verhalten seiner Son gegenüber dem Woken den Frauen am Eingang des Heiligtums. 23. Stellte sie Reed und fragte sie, warum sie solche Bosen Taten beginnen, über die von allen Seiten nur schlecht berichtet hort. 24. Ermahnt sie eindringlich, damit aufzuhören, die gerupt, die unter dem Woke des Herrn verbreitet werden. Orsist besorgnis eregen sein. 25. Erklart, das bei einem Verge hengegen Menschen Gott vermitteln kon, doch bei einer Sundigegen den Herrn selbst niemand mehr für sie eintreten kon. 26. Im Gegensatz dazu entwickelte sich der Jung Samuel praktig und erfruht sich sowohl bei Gott als auch bei den Menschen immer größere Beliebtheit. 27. Einst tags erschien ein Prophet bei Eli und verkündet ihm ein Botschaft des Herrn. Dien die Erwallung seiner Vorfahren in Ägypten erinnert. 28. Gott erinnert daran, dass Ellis Family aus allen Stammen Israels erwalt hat, den Priesterdienst am Alter zu verrichten und die Opfergaben zu verwalten. 29. Warf Eli vor, die Opfergaben zu missachten und sein Son mehr zu ehren als Gott, indem sie sich den Besen stucken der Gaben bereicherten. 30. Die Schaub erklärt der Herr, das sein ihr sprungliches Versprechen, Ellis Haus Uigels Priester einzusetzen, aufgrund ihrer Verachtung nun zu rücknehmen. 31. Erkundigteren, dass die Mark seiner Familie gebrochen wird und in Zukunft kein Mitglied seines Hauses mehr ein Haus altereration wird. 32. Eli Words war den Wohlstand sehen, den Gott Israel schenkt, doch in seiner eigenen Familie wird es niemals wieder einen alten Mann geben. 33. Na wenig nach kommen sollten im Alter verbleiben, doch er leben wird von Lied geprägt sein, waren der Rest der Familie durch Gewalt sterben wird. 34. Als Zeichen für die Richtigkeit dieser Prophezeiung sollten Ellis Badeson, Hoffni und Peinhas, selben Tag leben verlieren. 35. Gott kundigteren, statt dessen einen zuverlässigen Priester einzusetzen, der true nach seinem Willen handelt und dessen Nachfolge für immer gesichert sein wird. 36. Die überlebenden Mitglieder von Ellis Haus werden schließlich gezwungen sein, dessen neuen Priester demütigen brotend ein Jeringanstellung zu bitten.